Bewusster Umgang mit Zahn- und Kiefergelenkschmerzen. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ja, das Thema ist heute, wie gehe ich bewusst mit meinen Zahn- und Kiefergelenksbeschwerden um? Und bevor ich loslege, möchte ich mich ganz kurz nochmal vorstellen für all jene, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Dr. Karin Bender-Gonser und ich bin seit 25 Jahren Zahnärztin, holistische Zahnärztin. Und was bedeutet das jetzt genau, holistische Zahnärztin? Nun ja, also das bin ich natürlich auch nicht von Anfang an gewesen. Das ist ein Weg gewesen, auf den ich mich begeben habe. Ich habe viele Zusatzqualifikationen erworben auf ganzheitlicher Ebene und mich jetzt in den vergangenen 3 Jahren auch mit spirituellen Ansätzen befasst, mit der Psychodontie, wo tatsächlich alle Ebenen Körper, Geist und Seele ganzheitlich in den Heilungsansatz integriert werden. Und das ist für mich holistische Zahnheilkunde. Das heißt, wir betrachten jedes Symptom auf allen Ebenen, das heißt körperlicher Ebene, geistiger und seelischer Ebene. Und aus meiner persönlichen Erfahrung heraus kann ich wirklich sagen, wenn wir nur die körperliche Ebene betrachten, wie wir es in der Schulzahnmedizin machen, aber auch in vielen, vielen Ansätzen der ganzheitlichen Zahnheilkunde, also auch die Akupunktur ist noch eine Methode, die eben auf der körperlichen Ebene stattfindet, ist zwar eine energetische Therapie, aber letztendlich noch auf körperlicher Ebene, dann ja, schaffen wir es nicht, alle Symptome zu heilen. Und erst die Betrachtung auf der geistigen und seelischen Ebene, das ist meine Erfahrung der letzten 2,5 Jahre, die führt dazu, dass Symptome verschwinden können. Das heißt, dann sind sie tatsächlich geheilt. Wenn wir uns eben nur auf der körperlichen Ebene immer aufhalten und reparieren, instand setzen, das, was wir eben in der Zahnheilkunde meistens tun, na, dann kommen viele Symptome immer wieder. Sie zeigen sich auch manchmal in einer anderen Qualität. Ja, ich sage immer, die haben dann eine andere Verkleidung, kommen mal als Zahnschmerz, mal als Empfindlichkeit, Zahnhalsempfindlichkeit, aber auch als Druckschmerz, als Entzündungsreaktionen des Parodontalapparates. Also in allen möglichen Fassaden und Facetten kommen dann die Symptome, weil letztendlich die fehlenden Aspekte nicht betrachtet wurden. Und darum geht es mir heute auch in diesem Podcast, euch dafür zu öffnen, dass es einfach mehr gibt als nur die körperliche Ebene, auf der wir reparieren und instand setzen. Natürlich ist diese Ebene wichtig, ja. Also wir können natürlich auch nicht nur mit geistigen und bewussten Ebenen heilen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil da gibt es auch immer mehr Fragen. Auf meinem YouTube-Kanal werde ich auch immer wieder gefragt, kann man denn mit geistigen Ansätzen eben Karies heilen? Also aus meiner Erfahrung heraus, nein. Aber ich möchte natürlich auch betonen, sage niemals nie oder niemals nein. Es gibt viele, viele Dinge, die wir heute noch nicht erklären können, die trotzdem existieren. Also auch das habe ich lernen dürfen. Aber ich jetzt als Person gefragt, kann nur sagen, aus meiner Erfahrung müssen alle 3 Ebenen betrachtet werden. Körper, Geist und Seele. Ja? Dann haben wir eine riesige Chance, Dinge wirklich dauerhaft zu heilen, weil dann gibt es gar keinen Grund, weshalb wir noch Symptome geschickt bekommen, weil wir ja letztendlich das Zeichen verstanden haben. Und das ist auch, das ist das ganze Geheimnis von Krankheit aus meiner heutigen Perspektive als Ärztin, Zahnärztin, aber auch als Patientin. Ich habe in meinem Leben viele, viele schwere Krankheiten haben dürfen und ich weiß heute, dass ich sie durchleben musste, damit ich heute meinen Klienten und Patienten eben aus eigener Erfahrung heraus sagen kann, es ist wirklich so, wir müssen alle 3 Ebenen betrachten und erst dann ist Ruhe im Karton. Ja? dann ist unsere Seele zufrieden. Dann hat sie oder dann haben wir ihre Sprache verstanden und den Code dekodiert. Und dann braucht das Symptom nicht mehr zu kommen. Ja, es hat seine Existenzberechtigung verloren. Und es ist natürlich ungewöhnlich, wenn es um Zahnmedizin und zahnmedizinische Themen geht, dass man die geistigen Aspekte und seelischen Aspekte integriert. Es gibt ganz wenig Zahnärzte, die sich heute mit der Thematik schon auseinandersetzen, weil wir einfach, klar, wir sind Mediziner, wir haben Medizin studiert, aber wir sind auch in erster Linie Handwerker, in Anführungszeichen, ja. Wir haben wirklich einen handwerklichen, sehr praktischen Beruf, wo es wirklich ums Instandsetzen auch tatsächlich geht. Und da ist der Zugang zu diesen höheren Sphären einfach ja noch nicht so in der Praxis irgendwie da. Aber es gibt immer mehr Kollegen, die auch merken, Mensch, irgendwie stoße ich immer wieder an meine Grenzen, auch mit der neuesten Technik oder der neuesten Technologie. Irgendwie manche Krankheiten kann ich einfach doch nicht wirklich in den Griff bekommen. Da steckt irgendwas anderes dahinter. Ja? Manche Ärzte sagen dann, ja, das ist psychosomatisch. Ja, das wird dann oft so, wenn ein Patient diese Diagnose bekommt, ja, das ist psychosomatisch, dann hat er ja schon gleich das Gefühl, ich habe einen an der Glatsche. Ja? Also das hat schon so eine Färbung. Aber letztendlich ist es das schon. Nur diejenigen, die dir die Diagnose psychosomatisch aussprechen, die meinen nicht das, was ich heute mit euch bespreche, nämlich, dass man die Symptome auf allen Ebenen Körper, Geist und Seele betrachtet und mal entschlüsselt und mal dem Patienten unter die Arme greift und ihm hilft zu entschlüsseln, sondern dann heißt es hier in die Therapie, ja, psychosomatische Therapie in irgendwelche Kliniken, meist wird dann auch medikamentös behandelt, ja. Das ist nicht so erfreulich und ist eigentlich nicht der Weg, wo es hingehen sollte und der auch nicht zur Heilung führt. Ganz klar. Es geht wirklich darum, die Zeichen zu entschlüsseln. Und ich möchte euch jetzt einfach mal ein kurzes Beispiel geben, worum es unter anderem bei Kiefergelenksbeschwerden geht. Also Kiefergelenksbeschwerden, die nehmen ja immer mehr zu. Also wer kennt niemanden, der mal eine Schiene getragen hat, weil er Kieferknacken hatte oder ja, geknirscht hat oder eben Spannungsschmerz hatte im Kieferbereich. Also ich glaube, jeder von uns hatte schon mal mindestens eine Schiene und sehr viele von uns ja, tragen inzwischen dauerhaft Schienen. Die Frage ist nur, warum kommt denn diese Problematik? Warum bekommen immer mehr Menschen Kiefergelenksbeschwerden? Und wenn wir jetzt einfach mal so in unsere Sprache, in die Umgangssprache hineinschauen, da gibt es zum Beispiel immer ganz viele Erklärungen auch. Also es lohnt sich da mal hinzugucken, was hat unsere Sprache, was hält unsere Sprache bereit, wenn es um diese Thematik geht. Also da gibt es zum Beispiel diesen Spruch, der beißt sich durchs Leben oder die beißt sich durchs Leben, ja. Oder Bissigkeit. Oder die ist aber mit Biss da dran gegangen. Beißt die Zähne zusammen und durch, Augen zu und Zähne zusammenbeißen. Ja, also das sind alles solche umgangssprachlichen Hinweise auf die Problematik, die hinter Kiefergelenksbeschwerden stecken. Man befindet sich in Situationen, die einem eigentlich nicht angenehm sind, die einem nicht entsprechen und man beißt dann die Zähne durch, weil man kann es ja eh nicht ändern. Ja, also immer mehr Menschen sind in diesen Situationen, oftmals bedingt durch die berufliche Situation. Ja, also die wenigsten von uns üben, glaube ich, den Beruf aus, den sie eigentlich im Kopf hatten, als sie den Beruf erlernt haben. Also ich kann da auch von mir also sprechen. Als ich Zahnmedizin studiert habe, da hatte ich was ganz Spezielles im Kopf, was ich mal umsetzen möchte. Und dann, nachdem ich dann das Examen hatte und in der Praxis angefangen habe zu arbeiten, habe ich gemerkt, hey, ich kann das gar nicht so umsetzen, wie ich es gelernt habe, weil ich unheimlich viele Grenzen habe. Ich werde überall irgendwie an Grenzen geführt. Ja? Da gibt es dann ein Regelwerk, das bestimmt, wann ich was machen darf und welche Behandlung ich mit einer anderen kombinieren darf und welche nicht. Da wird mir von Gesetzes wegen vorgeschrieben, was ich meinem Patienten, ja, was ich am Patienten machen darf und in welcher Kombination. Also das fand ich schon extrem befremdlich. Also man wird beschnitten, man wird aber auch durch wirtschaftliche Faktoren beschnitten. Also und so geht es, glaube ich, vielen da draußen, die eben im Beruf oder im beruflichen Alltag merken, Mensch, also das, was ich eigentlich mal vorhab, hatte, das kann ich gar nicht leben und umsetzen. Oder man hat als Angestellter einen Chef oder einen Kollegen, die einem das Leben schwer machen. Man geht täglich dahin, arbeitet und hat schon ein komisches Gefühl im Bauch, geht aber hin, weil man sagt, okay, was habe ich denn für eine Wahl? Ich brauche das Geld, wenn ich jetzt kündige, weiß ich nicht, ob ich einen neuen Job kriege, ich habe eine Familie zu ernähren, dann weiß ich doch lieber mal die Zähne zusammen und ja, irgendwie geht's schon, ja. Aber natürlich auch Dinge in Beziehungen, ja, Lebensumständen, viele Dinge führen dazu, dass man einfach sich durchbeißt. Ja, und irgendwann macht das System eben nicht mehr mit, weil man auch sich nicht nur durchbeißt in Gedanken, sondern auch tatsächlich die Zähne aufeinander presst. Also das Pressen ist ein aktiver Vorgang, der die Muskeln verspannt und der natürlich dann auch, das ist wie so eine Kettenreaktion, dann auch auf der körperlichen Ebene Veränderungen herbeiführt. Natürlich sind Kiefergelenksbeschwerden auch auf körperlicher Ebene dann diagnostizierbar. Man sieht Veränderungen im Kiefergelenk zum Beispiel, ja. Arthrosen entstehen, aber auch natürlich Myogulosen in den Muskeln. Es gibt Verspannungen. All das entsteht, wenn dieses Problem eben lang genug anhält und nicht geändert wird. Aber eben auch auf der geistigen und seelischen Ebene gibt es was zu betrachten, wenn es um Kiefergelenksbeschwerden geht. Also unser Oberkiefer steht auch immer für unsere Visionen, für unsere Wünsche und der Unterkiefer für das, was wir tun, für die Taten, für das, was wir umsetzen. Und wenn praktisch diese obere Ebene mit der unteren Ebene nicht zusammenpasst, ja, unsere Visionen mit dem, was wir tun, dann gibt es Verspannungen. Aber wir können es noch weiter spinnen, wenn wir nochmal eine Ebene höher gehen. Unser Oberkiefer steht für eine obere Ebene, nämlich für unsere Vergangenheit und für unsere Herkunftsfamilie. Und der Unterkiefer, der steht für die Gegenwart, für das, was jetzt ist. Und wenn es da Spannungen gibt, also der Unterkiefer steht eben auch für die Individualität. Also wenn es da auch Themen gibt, die uns verkrampfen lassen, uns nicht unseren Weg gehen lassen, ja, wenn wir zum Beispiel durch unsere Herkunft uns gezwungen fühlen, gewisse Dinge umzusetzen, unserer Tradition gerecht zu werden, weil das von uns verlangt wird, und das aber nicht unserem Individuum oder unserem individuellen Weg entspricht, wenn sich da was in uns sträubt, wenn wir von unserem individuellen Weg abkommen, weil wir denken, wir müssen dem Alten gerecht werden, ja, der Tradition gerecht werden, dann gibt es Verspannungen im System. Das heißt, da gilt es dann wirklich zu schauen, wo gibt es denn da einen Kompromiss, wo können wir ja einen Weg finden, der vielleicht allem gerecht wird und wir uns wiederfinden können. Ja, da geht es ums Loslassen. Ja, manchmal muss man auch alte Bindungen loslassen. Ja, mutig sein, voranschreiten. Ja, und nicht in, was ganz häufig der Fall ist, wenn man an einem Punkt ist und es ist egal, ob es diese Spannung zwischen Tradition, Vergangenheit, Herkunftsfamilie und Jetzt und Gegenwart, Individualität ist oder ob es zum Beispiel die Thematik ist, ich lebe meinen Beruf nicht, den ich eigentlich leben möchte oder was auch immer. Es geht darum, nicht zu vergrämen, zu sagen, okay, ich beiß mich da durch, weil ich habe eh keinen anderen, keine Wahl, ich kann mich dagegen nicht auflehnen, es geht nicht. Und man wird dann oft, wenn man das lang genug sozusagen diesen Weg einfach geht, ein Stück weit verbittert und hat auch so was Bissiges an sich, dass man dann oft auch so, weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt dann auch immer wieder Menschen, die mit einer gewissen Bissigkeit Dinge kommentieren und beschreiben. Und das ist eben nicht der gesunde Weg. Der gesunde Weg wäre, Biss zu haben, ja, aber nicht krampfhaft Biss zu haben. Also Biss zu haben in dem Sinne, mutig zu sein und seine Sicht oder seinen Weg umzusetzen. Darum geht es letztendlich, immer zu schauen, okay, was heißt das denn jetzt für mich, wenn ich das Symptom habe? Was bedeutet es, wenn ich an meinem 7-Jahr-Molar, das ist der zweite große Backenzahn hinten, Beschwerden habe? Wenn ich euch jetzt erzähle, dass dieser Zahn auf der Symbolebene für Beziehungen steht, ja, Beziehungen zu unseren Eltern, zur Herkunftsfamilie zum Beispiel oder Beziehungen zu unseren Partnern, Freunden, dann sollte man unbedingt da mal hinschauen. Wo lebe ich diese Beziehung nicht so, wie sie mir entspricht? Ja? Wie so ist, dass ich damit gut leben kann? Und wenn es da etwas gibt, dann sollte man auf der Ebene unbedingt etwas ändern. Dann nutzt es nichts, dass wir am 7-Jahr-Molar die Karies entfernen und eine Füllung draufsetzen. Natürlich, vorübergehend schon, das Loch ist gestopft und erstmal sieht es so aus, dass das Problem behoben ist. Nein, es kommt wieder. Es zeigt sich dann entweder in Form einer Sekundärkaries oder in Form einer Wurzelentzündung, dass dann auch irgendwann vielleicht die Wurzelbehandlung nötig wird. Oder sie zeigt sich in der Form, dass wir eine Parodontitis dort bekommen, permanente Entzündungen haben an dem Zahn und. Ja? Oder wenn wir jetzt von unserem 6-Jahr-Molaren ausgehen, das ist der Zahn davor, das ist unser Existenzzahn. Da geht es dann um so Themen wie natürlich auch finanzielle Existenzängste, aber auch Existenzängste im Leben. Ja, also schaffe ich das? Ich würde ja gerne zum Beispiel woanders leben, als Idee jetzt mal, ja. Ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Ich würde viel lieber, was weiß ich, in wärmeren Ländern leben. Da wird es mir besser gehen, wenn die Sonne täglich scheint. Hier in Deutschland, da regnet es ständig und das, ja, wenn ich morgens schon aufwache, dann ist es, dreht sich bei mir schon der Magen um, weil schon wieder schlechtes Wetter. So. Und so jemand hat jetzt die Idee und den Wunsch, Mensch, wenn ich woanders leben könnte, wo die Sonne täglich scheint, da wird es mir echt besser gehen. Traut sich aber nicht, das umzusetzen, weil er oder sie denkt, wie soll ich da Geld verdienen? Wie soll ich da überleben? Wie soll ich da eine Familie gründen? Wie soll ich und. Es gibt tausend Fragen, die sich dann stellen können. Und das ist auch eine Form von Existenzangst. Aber es gibt noch eine andere Variante von Existenzangst. Die sehen wir ganz häufig in der Praxis bei den kleinen Kindern, die eingeschult werden. Entschuldigung. Ich habe ganz, ganz häufig Kinder im Alter zwischen 6 und 7 Jahren, die am 6-Jahr-Molar einen Karies bekommen. Und wenn wir uns als Erwachsene jetzt auch alle mal zurückerinnern, an welchem Zahn hatten wir unsere erste Karies im bleibenden Gebiss? Und das ist immer in der Regel der 6-Jahr-Molar. Dann hat das doch etwas damit zu tun, was in diesem Zeitraum passiert mit Kindern und was passiert im Alter zwischen 6 und 7 Jahren mit den Kindern, die werden eingeschult. Und das ist eine komplett neue Lebenssituation für Kinder. Vorher vielleicht im Kindergarten oder zu Hause betreut. Das sind noch Einrichtungen, also Kindergarten, die sind noch ein bisschen familiärer, überschaubarere Gruppen. Da hat man eine Kindergartentante, in Anführungszeichen, die auf einen aufpasst, mit der spielt man und ja, man hat noch nicht so den Druck. Und dann kommt man in die Schule. Auf einmal große Klassen. ganz viele neue Kinder, die man nicht kennt, neue Lehrer oder Lehrerinnen kennt man nicht, neue Umgebung kennt man nicht, neue Situation, man darf nicht mehr spielen, man muss ruhig sitzen, man darf nicht rumhippeln auf dem Stuhl, da wird man gleich angemotzt. Ganz furchtbare neue Situation. Und Kinder, die das nicht kommunizieren können und das in sich hineinfressen, ja, die diese Ängste, so, oh Gott, schaffe ich das hier alles und alles neu und ich habe so Angst, dass ich das nicht hinkriege. Diese Kinder, die ja, bekommen dann eben auf einer anderen Ebene dieses Symptom gespiegelt. Und natürlich ist in diesem Fall auch, sind die Eltern natürlich auch gefragt, dieses Symptom zu entschlüsseln und zu verstehen, was, warum das jetzt kommt. Ja, natürlich kommt Karies nicht nur durch diese Ebene. Ja, natürlich müssen andere Bedingungen vorherrschen. Es muss eine zahnungesunde Ernährung vorherrschen. Es muss ein Problem mit der Zahnhygiene geben. Natürlich, ja. Aber es gibt ganz viele Kinder, die auch zahnungesund leben, die auch eine schlechte Mundhygiene haben und die diese Karies nicht bekommen. Der Unterschied zu den Kindern ist, dass die eben auf energetischer Ebene stabiler sind. Und dieser Energiemangel entsteht eben auf dieser seelischen, geistigen Ebene. Diese Existenzangst, die macht den Energiemangel. Ja? Und dieser Energiemangel, der führt erst dazu, dass überhaupt durch die Kariesbakterien und durch die zahnungesunde Ernährung Säuren entstehen können und dann der Zahn angegriffen werden kann. Also ich hoffe, ich kann das hier rüberbringen, dass man das wirklich nachvollziehen kann. Also es gibt immer wieder Menschen, die, und ich glaube, dass jeder von uns, der jetzt das hier anhört, jemanden kennt, dem es so geht. Es gibt immer wieder Menschen, da sieht man, die putzen keine Zähne, die leben total ungesund, die, was weiß ich, die rauchen auch noch und ganz, ganz viele Faktoren, die eigentlich zu einer Erkrankung führen müssten. Und die kriegen keine Krankheit, die, also gibt ja auch immer die Geschichten, Mensch, uralter Mensch ist 100 geworden, hat sein Leben lang geraucht und getrunken und sich nicht besonders gesund ernährt, sich nicht bewegt und wie kann der denn 100 werden, ja? Eigentlich müsste der doch schon viel früher gestorben sein. Und so gibt es das eben auch auf der Zahnebene. Immer wieder gibt es Menschen, die haben eine miserable Zahnhygiene, ernähren sich beschissen auf gut Deutsch. Entschuldigt, aber, und die kriegen keine Karies. Das gibt es immer wieder. Und bei diesen Menschen ist dann eben auf seelisch-geistiger Ebene irgendwie auf der Ebene alles okay. Ja? Also es muss immer dieser Energiemangel vorherrschen, damit das Symptom auch tatsächlich durchbrechen kann. Und da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, wir müssen es auf allen Ebenen betrachten, Körper, Geist und Seele. Ja? Also es muss immer alles zusammenpassen, damit es sich zeigt, das Symptom. Aber was ich eben mit diesem Podcast vermitteln möchte, ist, dass jeder von uns in der Lage ist, dahinter zu schauen. Jeder von uns kann beginnen, wenn er das nächste Symptom hat, einfach mal in sich hineinzuspüren und sich zu fragen, okay, was ist momentan in meinem Leben? Was ist nicht stimmig? Oder wo lebe ich nicht meine Wahrheit, meine Authentizität? Wo habe ich Wünsche, die ich nicht umsetze? Wo habe ich mich in ein inneres Gefängnis verfrachtet? Ja? Wo verharre ich in alten, traditionellen Strukturen, die mir nicht entsprechen? Wo will ich ausbrechen? Was kann ich loslassen? Das sind alles Fragen, die kann jeder Einzelne sich schon stellen. Und da vielleicht dann schon ein paar Antworten bekommen. Und dann, wenn man da eben auf der Ebene interessiert ist, dann kann ich eben auch noch zwei Dinge wirklich an die Hand geben als wunderbares Tool, als wunderbares Werkzeug. Und zwar habe ich zwei Meditationen aufgenommen für euch. Die gibt es bei mir auf der Webseite. Könnt ihr mal gucken unter Meditationen. Und zwar das eine ist die Heilmeditation für Zähne, die Reise in den Zahn. Und das andere ist der Tooth Mind Scan. Damit kann man wirklich den Zahn scannen oder das Symptom scannen und reingucken und ja, versuchen, sich zu verbinden auf eben einer anderen Ebene und Antworten zu bekommen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Darüber habe ich auch einen Blogpost geschrieben. Das kann ich euch hier alles drunter verlinken. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch das mal an. Das ist wirklich eine ganz tolle Methode, um selbstverantwortlich eben mal dahinter zu schauen. Das ist wichtig, damit das Symptom weggeht. Das heißt natürlich nicht, dass wenn ihr jetzt den Tooth Mind Scan macht oder die Heilreise in den Zahn, dass dadurch alle eure Löcher verschwinden. Nein, wenn große Löcher da sind, dann müsst ihr natürlich die füllen lassen auf körperlicher Ebene. Und was eben auch ganz, ganz wichtig ist, darüber schreibe ich jetzt eben auch gerade wieder ein großes Buch, das kommt Ende Mai an den Start, über die Ernährung, zahngesunde Ernährung. Was ist wirklich wichtig, aber auch zahngesunde Zahnpflege. Das ist alles in diesem neuen Buch enthalten. Findet ihr alles auf meiner Webseite. Diese Aspekte müssen alle zusammenkommen. Ja? Ernährung, Zahnpflege, Reparatur, wenn eben eine Remineralisation nicht mehr möglich ist. Das ist wichtig, aber auf der anderen Seite ist eben das Geistig-Seelische wichtig, damit sich dieses Symptom nicht mehr wiederholt, dass es nicht wiederkommt in einer anderen Verkleidung, damit ihr tatsächlich Heilung bekommt. Also ihr müsst wirklich alle Aspekte zusammen betrachten und dann habt ihr eine große Chance, dass ihr alt werdet mit euren Zähnen und dass ihr die Symptome, die ihr mal bekommen habt, weil ihr vielleicht nicht auf eurem Weg wart, damit ihr die zum Stillstand bringt. Und jeder von uns Erwachsenen hat, glaube ich, die eine oder andere Stelle im Mund, die behandelt worden ist bereits. Das macht aber gar nichts, ja? Wenn ihr jetzt eben auch noch die Sprache dahinter entschlüsselt, ihr könnt es auch nach der Behandlung immer noch dekodieren, ihr könnt immer noch die Reise in den Zahn machen und könnt gucken, ja, wie sieht's denn aus? Bist du zufrieden mit dem, was du bekommen hast, lieber Zahn? Jetzt mal übertrieben dargestellt, ja? Oder kann ich dir noch was geben, damit du wirklich heil werden kannst? Und dann habt ihr eigentlich alles getan, damit das Symptom sich nicht mehr zeigen muss und dann langfristig keine Beschwerden mehr im Mund bekommt. Und darum geht es letztendlich. Ja? Bei der jungen Generation geht es darum, dass die erst gar keine Karies mehr entwickeln oder andere Erkrankungen oder Kiefergelenksbeschwerden entwickeln. Ja, aber auch bei uns Erwachsenen der älteren Generation kann man auch ganz viel noch tun, damit es eben zum Stillstand kommt und nicht noch schlimmer. Ja, weil dieses alte Märchen von wegen, ja, im Alter verliert man seine Zähne und bekommt eine Prothese, ist völliger Schwachsinn. Ja, wir können mit unseren Zähnen alt werden. Ja, sie sind so aufgebaut und so strukturiert, dass wir damit alt werden können. Ja, aber da ist natürlich auch viel Gehirnwäsche in Anführungszeichen dabei. Ja, wenn wir denken, dass wir unsere Zähne verlieren, wenn unser Mindset so ist, naja, ich verliere eh meine Zähne, naja gut, das ist dann wieder, ne, auf der bewussten Ebene ein Programm, das wir dann abspulen. Also, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, kommt wieder und kommentiert bitte. Ich freue mich drüber. Bis bald. Tschüss.